2. Grenzenlos hören. Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de. Will nicht mehr weiden. Requiem für Ernst Jandl. Von Friederike Mayröcker. Diesmal ist er zu weit gegangen. Adolf Muschk. Aber er kommt immer wieder, verlass dich darauf. Und dabei bleibt er anspruchsvoll. Und gleich windstiller als gestern, in der Bleichung der Kälte und am Rande der Kälte. Das Windstillere. Nämlich das Ungenauere muss es sein. Und so weiter. In Scharen von Ludmilla Regen. Wo ich schon einmal die Nacht betreten hatte. Vielmals diese Nacht betreten hatte. Ich hatte es jahrelang in meinem Bewusstsein vorvollzogen. Ich hatte ihn gesehen, leblos in einem Winkel seines Zimmers, auf seiner Bettstatt. War an sein Bett getreten, auf Zehenspitzen, um auf seine Atemzüge zu lauschen. Wo deine Seele blutet, sagt Elke Erb, wie solltest du da nicht Worte finden, sagt Elke Erb. Zwischen Mongolei, Melancholie, Monochromie und grünen Passanten sendet er dir nicht die Fülle von freundlichen Seelen, dass sie rund um dich, ich meine dich in einem Halbkreis, dir die Hände halten, sagt Elke Erb. Aber es ist nichts wie er, sage ich, die geheimen Worte, unsere geheimen Worte, sage ich. Anfangen ganz in Elend, sagt Elke Erb. Du musst dort anfangen ganz in Elend, du bist ein Waisenkind. So ist es in seinem Bedenken, in seiner Imkerschaft. Ach, wieder auf einen Berg zu gehen, sagt Elke Erb. Sah, dass du die Nacht betreten hast, dass es keinen Effekt hatte. Wie krieg ich das auf dich draufgehext, sagt Elke Erb. Jammervoll ist der Tod, erbärmlich ist der Tod, viele Schmählichkeiten sind der Tod. Ein Zerbrecher und Verstörer ist der Tod. Du musst wieder lesen lernen. Nein, nicht nur leben lernen, lesen lernen. Dieses rätselvolle Lesen können, das nicht die Zeile, die man eben gelesen, dahingleitet in einer Fantasie. Ich meine, dieser Trödel von Spuren, solch rare Kulisse einer mich durchdringenden Aufmerksamkeit. Dass die Bänder sich kaum rühren, die Zweige bluten, während eine Amsel das Lautal sehr. Ich habe gesehen, ich habe gehört, wie die Stimme des Vogels untergeht in einem egalen Busch, weil ich die Augen nicht mehr hatte dafür. Lauter egale Büsche und Zweige und Stauden und das egale Mundöffnen der Passanten und das egale Sprechen der Freunde und das egale Zirpen von Weltfülle, alles egal. Hatte nicht Augen noch Ohren für Ding und Wort und Bild und Strauch und Buch und Blume. Und dann die Verlegenheit der anderen, die einen trösten wollen. Und sage ihnen, ich habe ein Leid, aber strolchenden Fußes, etc. Dann der Äste Bewegung, dann der Esel, ein Esel, sein wehmütiges Schreien, das Kraulen meiner Hand hinter seinem Ohr. Das Schweben, das Gleiten der vielen Flugzeuge im Oberlichtfenster. Er blickte immer wieder dorthin und zählte die Flugzeuge, immer wie sie kreuzten den Himmel des Oberlichtfensters. Und ich ein Flegel, ach ich ein Flegel, werfe die Teekanne auf den Tisch und schreie, nein, nein. Ein Hauch, der einen Hain durchweht. Jemand am Telefon sagt mir, denken Sie, ich habe einen Ligusterhain durchschwebt. Ich bin durch einen Ligusterhain gedrungen und da war ein anderer Duft, vermutlich Meran. Der Duft von Meran, der Duft eines Ligusterhains in Meran, denken Sie doch. Ist das nun seine Libido oder meine Libido? Dass die Kreolin in ihrer Entblößtheit in seinen Schlaf betritt und er selbst mit Bettleibchen. Ich ihn nicht fragen wollte, was vorgefallen sei, denn sie war im Fortgehen mit zwei Schnitten, Schrammen in ihrer dunklen Haut, ein Schmiss an ihrer dunklen Wange und so weiter. Oder er sagte, wann werden wir ein Loch in den Himmel machen? Sie sagte zu mir, eine tiefe Beziehung zu ihm. Und ich verband mir die Lippe, ich wand mir die feuchten Tücher um meine Lippe. Ich hielt mir die Lippe zu mit meinen Händen, denn ich wollte noch eine Frage stellen. Worüber habt ihr gesprochen? Was hat er gesagt zu dir? Was habe ich versäumt, überhört? Was hat er verborgen vor mir? Worüber hat er mit mir geschwiegen? In die Münzrose geschlittert, getorkelt, gesegelt, in die Schüssel mit Milch geglitten, getränt und alles zerronnen, vertan. Der Verlust, sagt er, der Verlust eines so nahen Menschen, eines Hand- und Herzgefährten, ist etwas ganz und gar Erschütterndes. Aber vielleicht ist es so, dass man weiter mit diesem Herz- und Liebesgefährten sprechen kann, nämlich weiter Gespräche führen kann und vermutlich die Antworten erwarten darf. Einer einstmals so stürmischen Aura, nicht wahr? Jetzt gestammelt, gehimmelt und weltweit. Ach, und dass du die Kalenderblätter umwendest, wie aufmerksam und so weiter, und ich nach Hause kommen werde, sage ich, und du nicht da sein wirst, sage ich, und ich dein Zimmer betreten werde. Und dein Kissen berühren werde, und ich deine Schuhe in den Regalen betrachten werde, und ich dein Gewand und Schirmkappe, deine Brille und Schweizer Messer. Francis Bacon, extrem. Der Zitronengelbe, der ganz und gar gelöschte Zitronenfalter, die Zitronenfalle. Das Zitronengetränk, das zitronenfarbenverschnürte Bündel von Muskeln und Gliedern, Gelenken, er lächelt in Farben von einem Plakat. Die illustren Geschehnisse. Seestück mit Regenfluss, vermutlich Regenwohnung von Tränen. Drückte er mir die Hand, diese 1000 Meilen und Meisen, jenseits des Meeres, Meran, abermals Meran. Sollten wir wieder hin? Sollten wir wieder dahin, fragt er. Meran oder Grado, sagt er, sind die Bahnhöfe als zum Weinen. Grobe Vergrößerungen von Schwarz-Weiß-Fotos, die er in einem Fotoautomaten auf den Bahnhof gemacht hat. Wenn man ihn fragt, wie geht's, sagt er nicht so gut, unbeweglich, aber macht nichts. Ich bin der Einwachsende, ich bin der Eingewachsene. Es hat irgendwie geschneit oder geregnet, es ist Anfang Juli. Es ist der Strand, die Umarmung mit dem feilchen Teich, er geht es mir ähnlich, dieses Eckchen Botanik, ich glaube Zweig und Fleisch, dass du umarmen möchtest, einen alten Mantel, der im Begriff ist, wegzugehen. Übermalung der Stimme seiner Stimme. Du mein Blutkörperchen, du mein armes, wildes Blutkörperchen, das die Strömung, das die riesigen Blutmassen der wegströmenden Seele so reißend hinreißend sind, so reißend hinreißend mit Ligusterhaar. Ach, sie sollten an einen Fluss, sagt die Stimme am Telefon, es würde ihren Schmerzen mildern, sagt die Stimme, indem das Wasser ihn hinweg. Ich meine, indem das Wasser ihn hinwegnimmt. Sie sollten sich ans Ufer setzen und ihren Schmerz fortströmen lassen. Sehen Sie doch, die sanften Wellen nehmen ihn mit, Welle für Welle. Ja, sage ich, damals, jener Fluss, der durch das Städtchen zuweilen reißend hinreißend, standen an das Geländer gelehnt, über das Geländer gebeugt oder saßen auf der Bank dahinter. Die Arme aufgestützt, die Köpfe in unseren Händen und schauten dem Wasser zu und so weiter. Ich meine, meandernd und Hände haltend. Bin reißend, dass ich so reißend bin wie dieser Fluss und mich segeln lassend dahin, treiben lassend. Mit den Wellen und Schlehenfarben, die Stille, das Rauschen der Stille, während wir saßen am Ufer und hielten unsere Hände. Man macht das wohl so, berichtet von dem im Sand umgetreten geparkten Boot, also man legt das Ruder quer darüber, ehe man es irgendwo versteckt und so weiter. Als du hereinkamst, sagt er, das Licht blendete stark, sagt er, sah ich leise auf Zehenspitzen ein kleines, weiß gekleidetes Mädchen aus der Wegwerfkabine treten. Ach, Sternenzeug, bei den Klängen von Puccinis Madame Butterfly im Café sitzen wir einander gegenüber, wie Tannenzweig seine Hand auf unserem Tisch, seine Atemzüge am Rand des Tisches. Tränen vergoss ich, Liebesspuren auf unserem Weg, vertropft, vergossen die Lebenszeit. Und plötzlich wach ich auf aus bleichen Träumen, sehe ihn leuchtend vor mir. Noch leben wir, noch sprechen wir zueinander, noch blicken wir einander ins Auge. Noch sind wir da, schweigsam auch, wohltuend schweigsam, beschäftigt mit eigenen Gedanken, Bedrängnissen, Wissbegierden und Wirrsal. Nämlich das Huschen der Stille. Der Nachtigallenhügel in meinem Schädel als schluchzend. Was für ein Teich und Tropfen und Herde, entwatert süßestes Auge. Und krückend Moskau im Halbschlaf. Hat nicht geredet, sondern so eilig geschwatzt. Er sagt, wir möchten ihnen erdichtende Wünsche. Leise, leise, um ihn nicht zu wecken, so ist meine Handschrift. hatte an seinem Grab das Gefühl, ich müsse ihn ausgraben. Gladys hat aus der Wüste telefoniert, sagt er. Von überall äugelt die Blume die Sonne ins Fenster, von ostwärts, südwärts und schräg ohne Gleichen. Die Formation hat stattgefunden, Samuel Beckett, schwer und gefährlich. Wir sind nicht nur müder wegen gestern, wir sind anders. Nicht mehr, was wir waren vor dem Verhängnis des Gestern. Es ist so ein Unglück. Es ist ein Unglück. Ich schreie, ich werfe die Teekanne auf den Tisch, schreie, nein, nein. Er war ganz beige, er war ganz beige. Mich hineinweinen ins ungefegte Nachtgewand, wilde Tröstung, mich in seine Nachtwäsche zu verweinen, auf seinem Bett und so weiter. So ein Zähnchen, vielleicht mit seinem Zähnchen, vielleicht während sein Kopf ein wenig nach links gebettet, so ein Zähnchen vielleicht in die Oberlippe eingebissen, als er schon leblos unter dem Leichentuch. Sein strenges Gehirn, der flüsternde Genius, hatte seine Würde in die Urinflasche, dass es raschelte wie Fließpapier. Statt Blut quillt es weiß aus dem Finger. Il pleu, il pleu. Viel Noël längst verzehrt. Er wurde mir fortgerissen. Wir hätten uns noch die Thermopylen anhören können. Ach, Sohn des Weges, eine heftige Zitierfreude hat mich ergriffen. Ich sage, Mario schreibt, es gibt die Forderung nach einem täglich schöpferischen Prozess, der im Augenblick der Geburt zu vergehen beginnt, stirbt, um einer anderen, neuen Position des unendlichen Augenblicks zu weichen, bis man entweder verrückt wird oder selig, so durchbrochener, durchstoßener Stil und so weiter. Ach, ich mache die Wasserstube zur Wüste, sage ich. Gladys hat aus der Wüste telefoniert. Habe deine Hand nicht mehr berührt, deine Hand, deinen Mund, deine Augen. Ein wenig eingesegnet die Lippe. Ein wenig eingesogen die Lippe, Oberlippe, während sein Kopf nach links, ganz wenig nach links gerückt, leblos unter dem Linnen. Ach, will nicht mehr weiden, will nicht mehr leben, will nicht mehr lesen, will nicht mehr weiden. sperre auf, höre dich mit mächtiger Stimme, hallo, hallo. Und meine Stimme besänftigen dich, deine Furcht, jemand Fremder sei eingedrungen. Mitten wie ein Heiliger im Dunkel und Gnadens Ohnmacht. Voll spanischer, französischer Rucksäcke, es ist Sonntag wie im Spiegel. Hat er sich im Gastgarten den Sinusrhythmus prüfen lassen von A? Ein Metronom, sagt A, tickt wie ein Metronom. Einzigartig der Kopf von jenem Tag und so weiter. Erkenne die Sprache nur wieder, wenn sie mir vorgesagt wird. Aber nicht von alleine. So weit ist es gekommen mit mir und stehe mit einem Fuß im Grabe. Johann Sebastian Bach. Das Reden, das Schnaufen, das lenkt mich so ab. Da sitzt ein Hund in der Mitte oder Schopf des Hundes, Kehrbesen, was weiß ich. Besen und Strauch und Rute, ich meine mit einem Reißbesen, das Licht weggewischt aus dem Fenster. So weit ist es gekommen mit mir, mit uns. Es magert mich. Demnächst zwischen den welken Ahornblättern, jetzt mitten im Sommer auf die Asphaltwege gestreut, tritt Spuren auf meinem Gesicht und Leib. Uccelli, Uccellini, die kleinen Vögel. L'intelligenza della mano. Die Zäune, die Pferde. Ist meine Hand, mein Arm nun kürzer geworden? Ein Arm, eine Hand ist immer kürzer als die andere Hand, der andere Arm. Was geschehen ist, dass ich das Leibchen herunterziehen muss, das Handgelenk zu bedecken, ist meine Hand so kurz geworden, dass sie nicht mehr erlösen kann, spricht der Herr. Ich kleide den Himmel mit Dunkel, spricht der Herr, und mache seine Decke gleich einem Sack. Ich hüpfe in meinem Sack, o Herr, schreie ich, eingenäht in meinen Sack, ohne Trost, ohne Wort, ohne Vergebung. Bist ganz sausen. Und Bouquet und Bouquet, o Herr Jesus, was würden wir jetzt zueinander sagen, so viele Tage nach seinem Abschied? Wie unsere Gespräche würden wir schweigen? Was würde er sprechen, was mir anvertrauen? Sein Wort, sein Seufzen oder mächtig mit mehreren Stimmen? Er würde vermutlich mit mehreren Stimmen, mit vielen Stimmen, mit mannigfaltigen Chören sprechen zu mir. Da gibt es kein Entrinnen vor den Stunden des Tages. Samuel Beckett, o Herr Jesus, ich muss in die Wasserstube, ganz destruktiv, ganz endgültig. Föhn in die Badewanne geschmissen und aus. Ich muss in die Wüste. Gladys hat aus der Wüste telefoniert. Er war ganz bewaldet. Jemand flüsterte, soufflierte unser Gespräch. Ich trug diese Pastetenmütze, als mir träumte von ihm. Diese Schlaferlebnisse einer Ufergesellschaft. Die Stube der Luft, es war kalt. Die Stube der Luft. Wo wir saßen auf Holzbänken ohne Rückenlehne. Ich sprach ihn im Traum mit sie an. Ich sagte, vielleicht nur eine Flaute. Da sagte ich zu ihm, denken Sie doch, habe die Steppdecke über den Blumentopf geworfen, weil mir alles egal war, zufällig das Radio aufgedreht und Ihre Stimme vernommen. Ganz kleine Perlen auf seinem Gesicht, auf seinem Leib. Und ich irgendwie verbalgend, meine Tage verbalgend. Später ein welkes Feigenblatt auf der Treppe. Das Gefühl, wir sitzen in einem karierten Wald. Aber dann mischte sich dieses Waldstück mit einem anderen Waldstück an einem anderen Ort, wo wir einmal geweilt hatten. Ach, wie lang gewachsen müssen seine Fingernägel jetzt schon sein, oder verfärbt oder abgefallen, wie bleich seine Hände, wie lang seine Haare. Die Oberlippe eingenäht, ein wenig eingenäht, schmachtend eingenäht unter dem Leichentuch. Dies Zähnchen, Zähnchen, als er lag leblos unter dem Linnen. Dieses Zähnchen, das Zähnchen, die Oberlippe ein wenig einziehend, ganz wenig, Kopf nach links gedreht, ganz eingeschotet, wie schlafend, das unterkühlte Hemd. Solch Liebschatten. Statt Osterpinse brach er Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aß Sohn und Heiligen Geist auf, ließ den Vater zurück auf dem Speiseteller. Solche Enthaltsamkeit, ach nein, sagt er, dazu sind wir zu alt und so weiter. Kramt die Schwegelpfeife hervor. Fängt an zu spielen. Auf welcher Handynummer wirst du dann erreichbar sein, sagt er, wenn es soweit ist. Eigentlich habe ich nur eine Innensprache. Dritter, erster, 95 Kilo. Bin oben, schreibe ich auf einen Notizzettel und lege ihn neben sein Bett. Das hat er noch erlebt, das hat er nicht mehr erlebt. Pickend in Oberlippe, pickendes Zähnchen. Das war meine kleine Wolke, an der ich arbeite, flüstert er. Will nicht mehr weiden. Requiem für Ernst Jandl von Friederike Mayröcker mit Jutta Lampe. Ton und Technik Hans Scheck und Angelika Haller. Regieassistenz Martin Trauner. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk und ORF Wien 2001.